krank oder was, Mann? Alter, so gehört denn der Bixer mit mir redet, Mann? Halt die Fresse, Mann, so war das nicht geplant. Guck dir mal das ganze Ort an hier, Mann. Hey, Spassi, du gehst da zu deinem Chef und sagst ihm, ich hab dich gefickt. Hier, guck mal, merk dir meinen scheiß Namen, Mann. Ey, wenn er was will, kommt er zu mir. Hater hören Haze und sie schütteln ihren Kopf, weil es übelst rockt durch die Baden-Württemberger Blocks. Immer noch mit Tüten voller Ort und Kanülen unterm Füßen, wenn es ploppt. Zombies drücken sich den Stoff, wir sind draußen, wenn es dunkel ist und flüchten vor den Cops. Denn gibt's Probleme, gib mein Homie mir die Glock. Und dann bin ich zwar am Block, doch mit Schafe an den Eiern und jage, während andere Rapper schlafen oder feiern. Mit den Raben und den Geiern, mit Kroaten ist wohl Kreier und mit Adana Kanaken auf die altbewährte Leier verschleiert und am rechten Platz zur rechten Zeit aufgrund von Aussagen, die noch nicht einmal die Polizei hat. Der Name auf dem Flyer ist das Gras, das ich paffe. Dafür da, dass ich lache mit dem Staat an der Backe. Hab den Schlagstock in Tasche von der Dakota-Jacke. Hase, alte Schule, Tam, Karlsruhe, Kanake. Shani am Block, Block, mir im Eukwart aufs Gigirien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Shani am Block, ich bin der Shit. Shani am Block, Block, mir im Eukwart aufs Gigirien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Shani am Block, ich bin der Shit. Hater wollen jagen, doch sie sehen nicht, wie der Hase läuft. Rap ist hart enttäuschend, ich verstehe was von all dem Zeug. Du stehst im Fadenkreuz, denn der Kroate kommt mit Badener Deutsch und fickt die ganze Szene ab, das war's mit euch. Manchmal Bock, aber meistens Papa Gras im Joint. Mit ein paar Kanaken auf dem Scheiß, der deine Nase freut. Bralle, moin, Hase, Karlsruhe ist Krisenbericht ins Gesicht. Gib den Beat, gib den Stift, die vielen Daumen hoch haben meine Videos geschickt. Die paar Daumen runter haben kein Feature gekriegt. Dieses lilane Gift wird gedealt und gesplifft. Das Spiel kannst besiegen, aber viel gewinnst nicht. Wir sind real, doch die realen will die Kripo besonders. Unter Sonntag, Civis im Honda, Civic, Kontasch, nehm mal Smisla da Frontasch. Wir finden das Ziel ohne Kompass, Pompa. Pien, Shani am Block, Block, mir im Eukwart aufs Gigirien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Pien, Shani am Block, ich bin der Shit. Pien, Shani am Block, Block, mir im Eukwart aufs Gigirien am Block. Und du begreifst dann, dass dieser Scheiß nix für dich ist. Shani am Block, ich bin der Shit.